Сегодня тема интересная, в плену разума. Heute haben wir ein tolles Thema, gefangen im Verstand. Ну ничего, не бойся. Aber hab keine Angst. Все будет хорошо в конце. Es wird alles am Ende gut ausgehen. Лена будет сегодня проповедовать, наверное, тоже еще. Die Lena wird heute auch noch ein wenig was dazu sagen. Разум человека. Ein Verstand des Menschen. Это как тюрьма. Das ist wie ein Gefängnis. Как такая камера. Wie eine Kammer. Для его духа. Für seinen Geist. И бывает камера побольше. Und es gibt eine Kammer, die ein wenig größer ist. Камера поменьше. Manche sind kleiner. Когда человек поработал над своей камерой, он ее чуть расширил. Wenn der Mensch ein wenig an seiner Kammer gearbeitet hat, hat er sie ein bisschen erweitert. А у других она примитивная такая, два шага влево, два шага вправо. Bei manchen ist sie primitiv, zwei Schritte in die Länge, zwei Schritte in die Breite. Койка и унитаз. Nur die Toilette und ein Bett. И дух сидит в этой камере всю жизнь. Und der Geist sitzt sein ganzes Leben lang in dieser Kammer. Но есть возможность расшириться. Aber es gibt eine Möglichkeit, sich erweitern zu lassen. Освободить свой дух. Seinen Geist freizusetzen. И мысль начинает летать. Und die Gedanken fangen an zu fliegen. Получает свободный полет. Und sie bekommen diesen freien Flug. Но для этого тюрьму нужно взорвать. Aber dafür muss man dieses Gefängnis sprengen. Иисус говорит. Jesus sagt, я пришел, чтобы отпустить измученных на свободу. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Gequälten in die Freiheit rauszulassen. Мы обычно думаем, что это про демонов речь. Oftmals denken wir, da ist die Rede über die Dämonen. Но это не всегда так. Aber es ist nicht immer so. Мысли тоже мучат. Denn die Gedanken können auch quälen. Amen. Иисус говорит. Und Jesus sagt, мысли, они должны быть высвобождены. Die Gedanken müssen freigesetzt werden. Amen. Amen. Из этой тюрьмы. Aus diesem Gefängnis. И как важно, чтобы вот твои мысли не мучили тебя. Und es ist sehr wichtig, dass deine Gedanken dich nicht quälen. Павел говорит, помышления духовные – это жизнь и мир. Der Paulus hat mal gesagt, die geistlichen Gedanken oder überlegen über die geistlichen Dinge ist das Leben. Да, oder? Мысли духовные. Also die geistlichen Gedanken. Хорошие мысли. Gute Gedanken. Они о мире. Sie sind über den Frieden. А плотские помышления. Und die fleischlichen Gedanken. Смерть. Bedeuten Tod. Или тюрьма, можно сказать. Oder man kann es sagen, noch Gefängnis. Знаешь, если я покажу сегодня Библию разным людям на улице, weißt du, wenn ich verschiedenen Menschen draußen die Bibel zeigen werde, будут два разных ответа, или много разных ответов. Ich werde viele verschiedene Antworten bekommen. И эти ответы будут показывать камеры людей, которые в их мозгах. Und diese Antworten werden mir zeigen, welche Gefängnisse sie in ihren Gedanken haben. Да, что у них там. Was ist dort bei denen los? Дай Библию двум разным людям. Gebe die Bibel zwei verschiedenen Menschen. Один человек сделается счастливым и спасется. Der eine wird glücklich und wird gerettet werden. А другой поставит ее на полку. Und der andere wird es in sein Regal reinstellen. И это все будет. Und das war's. И то, и другое. Und es wird so das und das andere geben. И дай жемчуг человеку. Gib eine Perle einem Menschen. Он оденет ее на шею. Das wird es anziehen auf seinen Hals. Дай жемчуг свинье. Und gib einmal eine Perle einem Schwein. Она затопчет ее в грязь. Das жемчуг. Wird das in den Dreck reinstampfen. И у пророков сказано. Und bei den Propheten steht geschrieben. И будут все научены Богом. Es werden alle von Gott gelehrt werden. Но проблема в том, что сегодня все учат. Aber das Problem ist heute, dass alle heute lehren. Все хотят твои уши, все хотят твои глаза. Alle wollen deine Ohren, alle wollen deine Augen haben. И везде, и всюду, на YouTube, überall und in Facebook, im Facebook, in Instagram, in allen Social Media. Все хотят учить. Alle wollen lernen. И когда Бог хочет что-то проговорить к нам, und wenn Gott etwas zu uns durchsprechen möchte, у нас уже все там занято. Ist bei uns bereits schon alles besetzt. Здесь все занято. Alles ist dort oben besetzt. И он пытается впихнуть в нас свои мысли. Und er versucht, seine Gedanken in uns noch reinzudrücken. Ja, но там все занято. Aber уже. Dort ist bereits alles besetzt. Das ist wieder под потолок. Von oben bis nach oben. Исайя 55, глава 8 стих. Aus Jesaja 55, der Vers 8. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, но как небо выше земли, так и мои мысли выше мыслей ваших. Mm-hmm. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Бог с жалостью смотрит на людей. Schau her, der Herr schaut mit Leid auf die Menschen. Он смотрит на наши мозги и говорит, er schaut auf unseren Verstand und sagt, Es tut ihm so leid. Мои мысли такие высокие, а у вас они такие маленькие, низкие. Meine Gedanken über euch sind so hoch, aber eure sind so nieder. Как я могу впихнуть в эту суетливую коробочку мои мысли? Wie soll ich in dieses hektische Körbchen meine Gedanken reinstampfen? Знаешь, с этим имели проблему уже наши учителя в школе. Weißt du, sogar unsere Lehrer in der Schule haben schon ein Problem damit. Как впихнуть математику в эти мозги? Wie kriegt man die Mathematik in diesen Verstand rein? А ты сидишь и воробьев считаешь на улице. Und du sitzt da und zählst die Spatzen draußen. Или потом родители наши, как впихнуть ему в мозги? Oder dann unsere Eltern, wie soll ich die Gedanken oder im Verstand richten? Что это плохо, это хорошо. Wie soll ich ihm das beibringen, dass es schlecht und dass es gut? И с этим имели проблему и учителя в школе, и родители, und, и твой шеф на работе, наверное, тоже. Lehrer in der Schule, deine Eltern und vielleicht auch sogar Chef in deiner Arbeit haben alle damit ein Problem. Такой, как это ему объяснить? Also, wie soll ich das jetzt schaffen? Wie soll ich es ihm erklären? И пастора в церквях тоже такое имеют проблемы. Und auch die Pastoren in den Gemeinden haben so ein Problem. Почему эту истину трудно так понять? Wieso ist es so schwer, diese Wahrheit zu verstehen? И Господь имеет с этим проблему. Und der Herr hat auch ein Problem damit. И он говорит, имеющие уши слышат, да слышат. Und er sagt, die Ohren haben, sollen hören. А тот, кто имеет не имеет ушей, он имеет хенди. Und derjenige, der keine Ohren hat, hat ein Handy. Ковыряется в нем даже во время богослужения. Und er scrollt sogar während dem Gottesdienst darin. Иисус показывает, что верующему человеку нет ничего невозможного. Aber Jesus zeigt, dass einem gläubigen Menschen nichts unmöglich ist. Вообще все, все возможно верующим. Er sagt, dass alles einem Gläubigen möglich ist. Он сказал феноменальную фразу. Er hat eine phänomenale Phrase gesagt. Богу все возможно. Gott ist alles möglich. Но это-то понятно, правда? Das ist natürlich verständlich, nicht wahr? Но он также сказал, верующему все возможно. Aber er hat auch gesagt, dem Gläubigen ist auch alles möglich. А вот это уже сложнее. Das ist schon ein wenig komplizierter, oder? И он приравнивает Бога и человека, представляешь? Er stellt gleich Gott und den Menschen. И ты через веру поднимаешься на божественный уровень. Und durch deinen Glauben kommst du auf diese Ebene wie Gott. Katastrophe, вообще. Katastrophal. Absolut. Absoluter Schock. Сила. Das ist so eine Kraft. Еще он сказал феноменальную вещь. Und noch hat er eine phänomenale Sache gesagt. Он сказал ученикам Матфея. Er sagte zu seinen Jüngern in Matthäus, 17. глава, in dem Kapitel 17, 20. стих. Vers 20. Смотри, это объясняет, что было бы нам возможно, если бы мы научились принимать мысли Божии. Schau her, dieser Vers erklärt uns, wenn wir lernen würden, Gottes Gedanken anzunehmen oder so wie Gott zu denken. Прочитай, пожалуйста. Weil ihr nicht wirklich glaubt, antwortete Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort, und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Если бы вы имели веру с горчичное зерно, wenn ihr einen Glauben hättet wie ein Senfkorn, и сказали бы горе, сей, und könntet zu diesem Berg sagen, geh, да, rücke, поднимайся и бросься в море, то было бы так. Dann wäre es so geschehen. Ай, катастрофа. Катастрофа. Почему этого вообще нету? Wieso gibt es dann überhaupt Потому sowas что nicht? Мы люди не умеем принимать мысли Божии. Weil wir Menschen nicht fähig sind, Gottes Gedanken anzunehmen. Потому что Иисус говорил о конкретной горе. Denn Jesus sprach über einen konkreten Berg. Это не было в переносном смысле сказано. Das war nicht in einem übertragenen Sinne gemeint. Реально было сказано про гору. Он говорит, горе сей. Es wurde tatsächlich über einen Berg gesprochen. Er sagte, Berg, rücke dich. Показал на горы, говорит, вот если вы скажете, горе, сей. Er hat auf einen Berg gezeigt und sagte, wenn ihr zu dem Berg sagt, rücke dich. Три буквочки, сей. Да, запомни, там вещь о конкретной горе идет речь. Über ist, heißt es so, der Berg? Sie? Ja, diesen Berg. Also, diesen Berg, ja. Да. И здесь не шутил Иисус. Jesus hat hier keinen Spaß gemacht. Er hat hier keine Witze gemacht. Знаешь, что это реально и возможно даже в квантовой физике. Wisst ihr, das ist sogar real in der Quantenphysik? Да, то есть здесь нет ничего противоречащего науке. Es gibt hier nichts Widersprüchliches, was die Wissenschaft anbetrifft. По квантовой физике это возможно. Nach der Quantenphysik ist es möglich. Когда ты словом можешь сдвигать вещи. Wenn du mit einem Wort Dinge oder Sachen verschieben kannst. Дуальная теория частиц, изучи ее. Eine duale Theorie von den Teilchen. Von den Teilchen. Это квантовая физика. Das ist Quantenphysik. Когда говорится, что частица может быть волной и частицей одновременно. Wo gesprochen wird, dass ein Teilchen eine Welle sein kann und ein Teilchen, was noch? Gleichzeitig sein kann. Wow. Это фантастика, но это Das это ist fantastisch, aber das sind Tatsachen. Это физика. Und das ist Physik. Это наука. Das ist eine Wissenschaft. Ты по воде можешь ходить по квантовой физике. Du kannst auch nach der Quantenphysik auf dem Wasser laufen. Halleluja. Halleluja. Это реально по физике возможно. Das ist real nach der Physik möglich. Это не противоречит законам науки, представляешь? Das widerspricht sogar nicht den Gesetzen der Wissenschaft. Просто в квантовой науке разбирается всего 5 человек в мире. Aber ganz einfach gesagt, nur 5 Menschen kennen sich aus mit Quantenphysik. Wenn überhaupt solche 5 auf der Erde zu finden sind. Das sind tatsächliche Fakten. Es gibt bewiesene Dinge. Und Jesus hat hier unglaubliche 2 Phrasen gesagt. Alles ist einem Gläubigen möglich. Du kannst vielleicht dich fragen, was haben jetzt meine Gedanken damit zu tun? Vera. Und der Glaube, dein Glaube hängt von deinen Gedanken ab. Denn der Glaube kommt vom Hören. Und das Hören von dem, wenn du Gottes Gedanken hörst. Und es kommen als Antwort deine Gedanken hervor. Richtige Gedanken. Итак, прежде чем у тебя будет вера Божия, also bevor du Gottes Glauben bekommst, тебе нужно принять правильные мысли. Musst du erst einmal richtige Gedanken annehmen können. Мысли от Бога. Gedanken von Gott. Но для этого нужно вычистить вот эти конюшни. Aber dafür muss man erst einmal diesen Stall da oben ausmisten. Нужно освободиться от привычных схем. Man soll sich frei machen oder frei machen von gewöhnlichen Schemen, которые у нас в голове. Die wir in unserem Kopf haben. Почему Петр пошел по воде? Wieso ging Petrus auf dem Wasser? А остальные остались сидеть в лодке. Und die anderen, die übrigen, sind geblieben im Boot. Уже Петр, он не умел думать. Weil Petrus nicht fähig war zu denken. Он сперва делал, потом думал. Er hat zuerst gemacht und dann hat er nachgedacht. У него голова опаздывала чуть-чуть. Sein Kopf kam immer ein bisschen nach. Парень тормозил немножко. Der bremste immer wieder mal ab. И это было ему иногда на пользу, иногда во вред. Manchmal ging es ihm zugute, manchmal nicht so. На горе преображения он болтает, сам не знает, что болтает. Auf dem Verklärungsberg hat er geplappert, er wusste selber nicht, was er plappert. Да, когда там он увидел, что там на Иисуса идут люди, он схватил меч поспешно, отрубил ухо. Als er gesehen hat, dass dort Leute kamen, hat er viel zu schnell sein Schwert oder sein Messer gezuckt und hat dem das Ohr abgehauen. Он быстро умел делать все. Er war immer ziemlich schnell und flink. Иногда это давало ему бонусы. Manchmal hat es ihm einen Joker gebracht oder Bonus. Когда Иисус спрашивает, за кого почитают меня люди? Als Jesus fragte, für wen halten mich die Menschen? Все ученики умно молчали. Alle Jünger haben klug geschwiegen. А Петр выскочка, как всегда. Und der Petrus, wie immer, Ты Христос, Сын Бога Живого. Du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. И он один получает такой ответ от Иисуса. Und nur von Petrus bekommt er so eine Antwort. Von Jesus. Von Jesus bekommt er. Блажен ты, Симон, сын Ионин. Du bist glücklich, bist du Simon Petrus. Я создам церковь. Und auf dem Stein werde ich meine Gemeinde gründen. И вот здесь тоже он недолго думает. Und hier denkt er auch nicht so lange nach. Он видит Иисуса на воде. Er sieht Jesus auf dem Wasser und sagt, Herr, wenn das du bist, dann befehle mir, dann komme ich zu dir auf dem Wasser. Und dann sagt er zu ihm, komm, geh. Das ist richtig cool. Und der Petrus Иисус не говорит, ты кто такой? Petrus sagt nicht, wer bist du denn? Сидеть в лодке. Bleib sitzen in deinem Boot. Nur ich kann auf dem Wasser laufen. Бог хочет, чтобы твои мысли стали как мысли его. Aber Gott möchte, dass deine Gedanken wie seine werden. Он не говорит, ты просто человек, сиди в лодке. Er sagt nicht zu dir, du bist doch nur einfach ein Mensch, bleib in deinem Boot sitzen. Он говорит, давай, чтобы твои мысли стали моими мыслями. Aber er sagt, komm, lass deine Gedanken meine werden. Чтобы твои пути стали моими путями. Dass meine Wege deine Wege werden. Oder umgekehrt, meine Wege, deine Wege. Und dann sagt er, komm. Und es ist gut, dass der Petrus nicht immer nachdenken konnte. Er kam raus und ging auf dem Wasser. Aber dann hat er angefangen, sich Gedanken zu machen. Petrus, erinnere dich, wer bist du? Und wo läufst du jetzt? Rum. Du läufst auf den Wellen. И он стал тонуть. Und dann fing er an, unterzugehen. Иисус говорит, маловерный, что ты усомнился? Und Jesus sagt zu ihm, du bist ein Kleingläubiger, wieso hast du gezweifelt? Что это, о чем это говорит? Wovon spricht das? Он говорит, зачем ты опять включил свои мозги? Er sagt, wozu hast du schon wieder dein Hirn oder deine Gedanken eingeschaltet? Зачем ты опять включил свой тормоз? Wozu hast du wieder deine Bremse gezogen? Зачем ты опять включил свои нейронные цепочки? Wieso hast du wieder deine Neuronenketten eingeschalten? Если бы ты их не включил, wenn du sie nicht eingeschalten hättest, мы бы прогулялись до берега вместе. Dann würden wir zusammen zum Ufer laufen. Вот это проблема. Das ist ein Problem. Вот здесь она начинается. Hier fängt sie an. Понимаешь? Verstehst du? Это тюрьма. Das ist ein Gefängnis. У тебя есть там определенные цепочки. Du hast dort bestimmte Ketten. Которые уже цепи. Die bereits zu richtigen schweren Ketten geworden sind. Их нужно разрывать. Und die muss man auseinanderbrechen. Прежде чем мысли Божьи могут туда войти. Bevor dort Gott seine Gedanken reinkommen Даже können. Даже если бы ты на 5 минут был способен бы принять мысль Божью. Auch wenn du für 5 Minuten fähig wärst, Gottes Gedanken anzunehmen. Это родило бы чудо в твоей жизни. Dann würde in deinem Leben ein Wunder passieren. И у нас мысли идут всегда по заданным схемам. Unsere Gedanken, die laufen immer auf die eingegebenen Schemen. Du hörst irgendeine Sache und dein Verstand fängt gleich wieder das zu sortieren. Der fängt in seinem Archiv an zu suchen. Mit was kann er das assoziieren? Und wenn er diese Assoziation nicht oder Vergleich nicht findet, Он выкидывает ее. Dann schmeißt es raus. Он говорит, это тупая мысль. Er sagt, das ist ein dummer Gedanke. И ты ее забыл просто. Und du hast sie einfach vergessen. На самом деле она не была тупой. Tatsächlich war sie nicht so verkehrt. Идти по воде была не тупая мысль, оказывается. Und das war tatsächlich nicht so. Знаешь, и вот надо разрушить сперва эти заданные цепочки. Deswegen musst du erst einmal diese eingegebenen Ketten, was dort sind, erst einmal auseinanderbrechen. Man soll erst einmal da ausmisten. Und dann ist man fähig, etwas zu lernen. Притча 25, глава, 2 стих. Die Sprüche 25, 2. Да, слава Божия облекать тайное дело, а слава царей следовать дело. Sprüche 25? Ага. Ich habe was anderes. Gott wird geehrt für das, was er verborgen hält. Da, da, da. Ah, okay. Gott wird geehrt für das, was er verborgen hält, aber der König erlangt nur Ansehen, wenn er alles erforscht. Super. Sehr gut. Слава царей. Okay. Слава царей. Die Ehre des Königs. Облекать тайное дело. Нет, исследовать дело. Das heißt, erforschen eine Sache. Да. Слава Божия облекать тайное дело. Genau. Das ist also die Ehre des Königs ist oder das Ansehen des Königs. Давай просто за меня переводи. Слава okay. Божия. Also die Ehre des Herrn. Облекать тайное дело. Ist zu umhüllen ein Geheimnis der Sache. Да. То есть он покрывает тайною какие-то вещи. Das heißt, er umhüllt oder verhüllt eine bestimmte Sache mit einem Geheimnis. Да. Бог закрывает свои какие-то определенные дела тайною. Gott verschließt seine bestimmten Dinge unter einem Geheimnis. Да, то есть в мире полно тайн. Also in der Welt gibt es viele Geheimnisse. Даже квантовая физика. Sogar Quantenphysik. Тоже тайна. Das ist auch ein Geheimnis. Его надо исследовать эту тайну. Und man soll das erforschen. И вот слава царей. Und so ist die Ehre des Königs. Слава царей. Die Ehre des Königs. В том, чтобы исследовать то, что Бог сокрыл тайны. Das zu erforschen, was der Herr verborgen hat. Знаешь, вот ты царь. Schau her, du bist ein König. Мы цари. Wir sind Könige. Призваны как царь. Wir sind auserwählte, berufene Könige. И в том наше царство. Und in dem ist unser Königreich. Наша слава. Oder Königtum und unser Ansehen. Чтобы исследовать. Um zu erforschen. Слава царя. Das Ansehen des Königs, да, Ehre des Königs und Ehre des Königs, это не суета. Das ist keine Hektik. Суета – это не царское дело. Hektik gehört nicht zum König. Да, как все жить – это не царское дело. Wie alle zu leben ist nicht wie König, ist nicht königlich. Да, если ты царь, Wenn du ein König bist, тебя будет тянуть к исследованию. Es wird dich hinziehen, damit du forschst. Ты захочешь изучать. Du wirst diese Lust bekommen, zu erforschen. И царские мозги, они радуются возможности изучать. Und der königliche Verstand freut sich, etwas zu erforschen. Это слава царей. Das ist die Ehre des Königs, der Könige. Исследовать. Etwas zu erforschen. Вникать. Sich hineinzudenken. И Соломон, он вникал в суть вещей. Und der Salomo wollte den Sinn der Dinge verstehen. Царь Соломон вникал в природу. Der König Salomo wollte die Natur verstehen. Он писал много о Natur, о природе. Er hat sehr viel über die Natur geschrieben. О животных. Über die Tiere. Путь орла в небе там. Zum Beispiel den Weg des Adlers. Потом он говорит о природе человека. Dann sprach er über die Natur des Menschen. Он вникал в суть человека. Er denkt, versuchte sich hineinzudenken in den Sinn des Menschen, in sein Wesen. Er spricht sehr viel oder hat viel geschrieben über den Charakter des Menschen. Lese unbedingt die Sprüche, dort ist so viel Weisheit verborgen. Oder Prediger. Там так много мудрости. Dort ist so viel Weisheit. И в последней главе Экклесиаста. Und in dem letzten Kapitel von Prediger. В последнем стихе. In dem letzten Vers. Он говорит. Spricht er? Выслушаем сущность всего. Еще раз. Выслушаем сущность всего. Wir werden den ganzen Sinn heraushören wollen. Quintessenzio всего. Quintessenz von allem. Он говорит это потому, что он изучил все. Er spricht davon, weil er alles erforscht hat. Er говорит, я могу вам сказать. Er sagt, ich kann euch sagen. В чем суть всего? Worin liegt der Sinn von allem? И он был царь. Und er war ein König. Бесподобный царь. Er war ein unvergleichlicher König. Все народы, мусульманские, христианские, еврейские. Alle Völker, muslimische, christliche. Все почитают царя Соломона. Alle ehren den König Salomo. Царь царей, так сказать. Das ist der König der Könige, wie man sagt. Бог дал ему мудрость. Weil Gott ihm diese Weisheit gegeben hat. Да, это была мудрость как дар. Und das war eine Weisheit wie ein Geschenk, eine Gabe. Ja, aber er hat auch geforscht. Einstein war der König der Wissenschaft. Er war ein König. Er liebte es zu forschen. Er hat sich damals nicht einverstanden gefühlt mit der Physik, was zur damaligen Zeit war. Alle haben an die Newton-Physik geglaubt. Aber der Einstein hat gesagt, nein, nein. Es gibt auch eine andere Physik. Ich weiß, dass es etwas mehr gibt. И он сделал это открытие. Und er hat diese Entdeckung gemacht. И весь мир теперь благодарен ему. Und die ganze Welt ist ihm jetzt dankbar. Он исследовал. Er hat geforscht. Поэтому его слава была в том, что он как царь исследовал. Deswegen hat er diese Ehre gehabt als König, weil er geforscht hat. Я тут решил сделать подсветку у себя на лестнице. Ich habe beschlossen, eine Beleuchtung an meine Treppe zu machen. Да, но сделать так, чтобы на каждой лестнице. Aber so zu machen, dass auf jeder Treppe. Была одна отдельная LED-лента. Dass dort auf jeder Treppe ein getrennter LED-Streifen draufklebt. Да, но при этом так, чтобы только в один конец заходил кабель. Aber dabei so, dass nur an einem Ende der Kabel durchgeht. Und am zweiten Ende kein Kabel hängt. Das wollte ich so. Und ich frage im Geschäft so. Ich möchte es mal so machen. Und sie sagen, es ist unmöglich. Das kannst du nicht machen. А я говорю, не, я попробую. Und dann sage ich, nein, ich versuche es. Мне не нравится слово невозможно. Mir gefällt dieses Wort nicht, unmöglich. Но знаешь, когда тебе говорят невозможно, aber weißt du, wenn man zu dir sagt, es ist unmöglich, у тебя два пути. Du hast zwei Wege. Ты можешь согласиться. Du kannst zustimmen. Сказать хорошо. Und sagen, ja, okay, gut. Ничего не делать. Und nichts zu machen. Или ты можешь сказать. Oder du kannst sagen. Не верю. Ich glaube nicht. Вполне возможно. Das ist überaus möglich. Но тогда тебе придется поработать. Aber dann wirst du ein wenig daran arbeiten müssen. Тебе нужно тогда исследовать дело. Dann musst du die Sache erforschen. Чтобы сделать то, что невозможно. Um das möglich zu machen, was unmöglich ist. То есть, когда мы решаемся исследовать что-то, это труд. Also wenn wir uns beschließen, dazu etwas zu erforschen, bedeutet das Arbeit. Und das ist gut. Das lieben die Könige. Sie lieben es zu erforschen. Und ich musste alles erforschen, was so auf dem Markt von LEDs gibt. Und schlussendlich habe ich das gemacht, was ich gewollt habe. Der Kabel geht nur an einer Seite und auf der anderen gibt es kein Kabel. Und die ganze Treppe leuchtet. Aber ich musste mich bemühen und etwas dafür machen. Man muss mal seinen Verstand anstrengen. Und das lieben nicht alle. Легче, конечно, просто принять как есть, как данность. Also leichter ist natürlich, das als gegebene Sache anzunehmen. Тебе говорят, невозможно. Man sagt so, dir ist es unmöglich. Ты говоришь, ну, невозможно. Und du sagst, okay, wenn es unmöglich ist, okay. Но потом ты можешь стать, если ты не согласишься, ты можешь стать экспертом в этом деле. Aber wenn du dem nicht zustimmst, dann kannst du in dieser Sache zu einem Experten werden. Ты изучаешь. Du erforschst. И становишься экспертом. Und du wirst zu einem Experten. Я сейчас эксперт по LED-лентам. Ich bin jetzt ein Experte auf LED-Streifen. Ich kann sogar mein Geschäft aufmachen. Знаешь, когда ты говоришь, невозможно, это не для меня. Weißt du, wenn du sagst, es ist unmöglich und es ist nichts für mich? Да, слово невозможно, это не для меня. Also, wenn du sagst, das Wort unmöglich ist nichts für mich? Богу это нравится. Dann gefällt es Gott. Amen. Amen. Бог Amen. Специально покрывает вещи тайной. Gott umhüllt extra bestimmte Dinge mit einem Geheimnis. Почему, Господь, ты не сделал так все легким? Herr, wieso hast du nicht alles so leicht gemacht? Все просто было бы тогда. Es wird dann alles einfacher. Все бы стали так вот счастливые просто так. Alle würden auf einmal glücklich werden. Все бы получали финансовый успех просто так. Alle würden einfach finanziellen Erfolg bekommen. Все бы жили долго и счастливо в браке просто так. Alle würden einfach und glücklich in der Ehe leben. Einfach so. Но Бог не хочет, чтобы это было вот einfach so. Aber Gott möchte nicht, dass es einfach so wird. Он любит, когда мы исследуем дело. Er liebt das, wenn wir eine bestimmte Sache erforschen. Amen. Amen. Его слава в том, чтобы покрывать тайною дела. Und seine Herrlichkeit besteht darin, um die Dinge mit einem Geheimnis zu umhüllen. А наша слава, друзья, моя, твоя слава, исследовать. Und deine Ehre und meine Ehre ist da, besteht darin, das zu erforschen. И люди, они привыкли, вот все, что легко, они быстро проглатывают. Und die Menschen sind gewohnt, etwas zu schlucken, was leichter zu schlucken ist. А то, что сложно, они не хотят даже разбираться. Und was kompliziert ist, die wollen sich nicht einmal damit abgeben. И поэтому люди покупаются на название таких книг, как... Deswegen lassen sich die Menschen verführen mit solchen Buchnamen. Как похудеть за 5 дней. Wie man innerhalb von 5 Tagen abnimmt. Ну как похудеть за 5 дней? Also wie soll man in 5 Tagen abnehmen? Не жри просто и все. Du sollst einfach nichts mehr essen, das war's. 5 дней не жрать и все будет хорошо. 5 Tage nichts mehr essen, dann ist alles okay. Amen. Amen. Или популярные книги, как стать миллионером там. Oder moderne Bücher, wie kann man zu einem Millionär werden? За 5 минут, я не знаю. Innerhalb von 5 Minuten oder 5 Schritten. Ну как, ограбь банк и все за 5 минут. Okay, innerhalb von 5 Minuten kannst du die Sparkasse berauben, das war's. У меня есть ответ, как стать. Пойди в банк, заграбь. Ich habe eine Antwort, also geh zur Bank und beraube die Bank. Но иначе никак. Ansonsten funktioniert das nicht. Знаешь, сейчас даже молодежь на эти названия не покупается. Weißt du, sogar die Jugend lässt sich nicht von solchen Dingen kaufen. Von solchen Titeln, ne? Titeln. Они говорят, мне надо это на видео показать. Die sagen, lass es mir mal in einem Video zeigen. Причем в одной минуте видео должно быть. Und dabei, es darf nicht länger als eine Minute sein. Какие книги? Vergiss es, das ist das alte. Какие книги? Забудь. Забудь про книги. Vergiss diese Bücher. Мне надо это на видео, причем в течение 1 минуты, иначе я даже смотреть не буду. Ich brauche das alles in einem Video und dabei nicht länger als eine Minute, sonst vergiss es. Поэтому самые популярные ролики на YouTube 5 минут. Deswegen sind die besten Videoclips nicht länger wie 5 Minuten auf YouTube. Это уже тоже старо, сейчас TikTok уже, да, по-моему, по 1 минуте. Das ist, glaube ich, auch schon veraltet, weil TikTok hat viel kürzere. Да, это деградирует мозги, это деградация. Das degradiert unseren Verstand durch diese Information. Это тотальная деградация мозгов. Das ist eine totale Degeneration von unserem Verstand. Слушать что-то. Wenn die Menschen nicht mehr fähig sind, 1/2 Stunde etwas sich anzuhören, wo sie aufgehört haben, Bücher zu lesen, und haben aufgehört, ihren Verstand anzustrengen. Но есть секреты. Aber es gibt Geheimnisse. За 5 минут их не узнаешь. Die kannst du nicht innerhalb von 5 Minuten erfahren. Секреты счастья. Es gibt Geheimnisse des Glücks. Да, можно в Google задать секреты счастья. Du kannst mal googeln und dort eingeben Geheimnisse des Glücks. Там выйдет миллион ответов. Dort bekommst du Millionen Antworten. Ни один не работает. Aber keins funktioniert. Секреты семейного счастья. Oder zum Beispiel Eheglück. Glücksgeheimnisse. Да, как строить долгосрочные отношения? Wie kann man langfristige Beziehungen aufbauen? Ну, это секрет. Es ist ein Geheimnis, ja. Ты не можешь его так просто за 5 минут изучить. Das kannst du nicht innerhalb von 5 Minuten erforschen. Это секрет. Weil es ein Geheimnis ist. Его надо исследовать. Man muss es erforschen. Финансовый успех. Oder finanzieller Erfolg. Что это? Was ist das? Это тайна. Es ist ein Geheimnis. Тебе надо работать, чтобы это изучить. Du musst daran arbeiten, um das erforschen zu können. Я знаю одного бизнес-тренера. Ich kenne einen Trainer, der Geschäftsmenschen, Geschäftsleute trainiert. Одно выступление у него стоит 15.000 евро. Ein Auftritt von ihm kostet 15.000 Euro. Неважно, 20 минут или 5 часов. Unabhängig davon, ob das halbe Stunde ist oder 5 Stunden. Он человек просто вышел на сцену. Der Mensch geht einfach auf die Bühne raus. Покашлял, посморкался. Hat ein wenig geschneuzt, gehustet. Сказал пару мыслей. Hat paar Gedanken gesagt. И ушел. Und dann geht er. 15.000. 15.000 Euro. Но у него каждая неделя забита. Aber bei ihm ist jede Woche voll. Люди хотят его слушать. Die Menschen wollen ihm zuhören. Люди платят огромные деньги. Die Menschen zahlen diese riesigen Summen. Потому что они знают, что эта инвестиция оправдает себя. Weil sie wissen, dass diese Investition sich rechtfertigen wird. Они учатся. Sie lernen dabei. И этот парень, он пережил 5 операций на сердце. Dieser Mann hat 5 OPs am Herzen überlebt. Да, ему 60 лет всего лишь. Der ist jetzt 65. Но его знание ему что-то стоило. Aber sein Wissen hat ihm etwas gekostet. Ты можешь что-то переживать с людьми, которые знают что-то. Du kannst etwas erleben mit den Menschen, die schon was erlebt haben. И Бог одевает тайнами все вещи. Und Gott zieht alles oder umhüllt alles, alle Dinge in ein Geheimnis. Он не делает дешевым успех. Er macht den Erfolg nicht billig. Он не делает дешевым семейное счастье. Er macht das Eheglück nicht billig. Он не делает это дешевым. Er macht das nicht billig. Нужно работать. Man muss daran arbeiten. Исследовать. Man muss erforschen. И это делают цари. Und das machen Könige. Вот цари, они умеют это делать. Also Könige sind fähig, das zu machen. И им все это достается. Und die bekommen all das. Очень редко это приходит как чудо. Sehr selten kommt das als ein Wunder. Как у Соломона. Wie beim Solomon. В одну ночь в него влетела эта мудрость. Innerhalb von einer Nacht kam oder flog diese Wahrheit oder diese Weisheit in ihn hinein. Во сне Бог явился ему. Im Traum erschien ihm der Gott. Чего ты хочешь? Und fragte ihn, was möchtest du? И ты знаешь, когда ты во сне отвечаешь правильно, weißt du, wenn du im Traum richtig antwortest, тогда у тебя есть мудрость. Dann hast du Weisheit. И Соломон во сне und der Salomo im Traum отвечает правильную вещь. Antwortet eine richtige Sache. Хочу мудрости. Ich will Weisheit. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда Бог такое слышит, wenn Gott sowas hört, он дает это. Dann gibt er das auch. И успех и мудрость у Соломона были как дар. Und Erfolg und Weisheit waren beim Salomo wann? Но это не правило. Das ist aber keine Regel. Это исключение из правила. Das ist eine Ausnahme der Regel. Есть правила. Es gibt Regeln. Есть исключение из правила. Und es gibt eine Ausnahme der Regel. И правило – это изучать дело. Und Regel ist eine Sache zu erforschen. Да, правило – это когда человек должен изучать. Also richtig, richtig oder Regel? Regel, Regel ist richtig, wenn du eine bestimmte Sache erforscht. Да, правило это изучать Библию. Regel ist, die Bibel zu erforschen. А не класть ее под подушку с молитвой. Und nicht sie unter deinem Kissen zu legen mit einem Gebet. Пусть она залетит мне в голову за ночь. Sie soll innerhalb von einer Nacht in meinen Kopf hineinfliegen. Это не работает. Das funktioniert nicht. Не у всех Библия в мозги влетает. Nicht zu jedem fliegt die Bibel einfach so in den Kopf hinein. Как это было у Марии Вудворд Эккарт. Wie das bei der Maria Woodward Eckart war. Да, однажды Иисус пришел к ней. Eins kam Jesus zu ihr. Сказал ей, ты призвана проповедовать. Und sagte zu ihr, du bist berufen zu predigen. Она говорит, как, я Библию не знаю. Sie sagt, wie, ich kenne die Bibel nicht. Иисус провел вот так рукой. Jesus hat mit seiner Hand Hand so an ihr vorbeigestreift. Она увидела большую огромную Библию. Sie hat eine riesige Bibel gesehen vor Augen. Иисус говорит: "Теперь ты знаешь." Und Jesus sagte zu ihr: "Jetzt weißt du." И с этого момента. Und ab diesem Moment. Она знала Библию от корки до корки. Wusste sie die Bibel von A bis Z. Она цитировала Библию наизусть. Sie hat Bibel auswendig zitiert. С ней боялись вообще люди спорить о чем-то, потому что она всегда могла цитировать Библию от начала. Die Menschen haben sogar Angst gehabt, mit ihr zu diskutieren, weil sie kannte die Bibel von A bis Z. Но это чудо. Aber das ist ein Wunder. А чудо это не правило. Und ein Wunder ist nicht die Regel. Вы здесь? Seid ihr hier? Правило это исследовать. Die Regel ist normalerweise, dass man erforscht. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Joshua, Навин, nicht Навин, sondern Joshua. Joshua, ja. Да, Joshua, 1:8. Правило успеха. Also Joshua, nun, das ist die Regel der des Erfolgs. Des Erfolgs. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней, там написано, поучайся в ней, да? Mm-hmm. Sage dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Denke über sie nach. То есть, поучайся, also das heißt, lerne, forsche nach. Это делают цари. Das machen Könige. Цари, они любят изучать. Könige lieben es zu forschen Нищие und zu lernen. Нищие не хотят. Und die Armseligen, die wollen das nicht. Die Armen. Die Armen. Они не хотят изучать. Die wollen nicht lernen. Вот философия нищего человека – это «дай мне быстро и сейчас». Also die Philosophie von einem armen Menschen, der sagt, gib mir schnell und jetzt. И люди всегда стоят в очереди за чудесами. Und die Menschen stehen immer Schlange nach den Wunder. Да. Дай мне сейчас чудо финансовое, Господь. Gib mir jetzt ein finanzielles Wunder, Herr. Знаешь, это неплохо стоять в очереди за чудом. Weißt du, es ist nicht schlecht, in einer Schlange nach den Wundern zu stehen. Das ist schon gut. Wenn du Demut zeigst und bittest, jemanden für dich zu beten, das ist möglich, dass der Herr vielleicht ein Wunder gibt. Aber doch ist es keine Regel. Und mich wundern immer solche Menschen, die in einer Schlange zu einem Lotterieladen stehen. Und ich denke mir, was für einen unglaublichen Glauben haben die, diese Menschen. Sie haben einen Glauben an einen Gott, der heißt vielleicht, vielleicht, die haben so einen Gott. Und ich schaue mir so an und denke mir, was macht ihr? Знаешь, вот люди, они так говорят, думают, зачем работать? Weißt du, manche Menschen sagen, wozu soll ich arbeiten? Зачем напрягать мозги? Wozu soll ich meinen Verstand anstrengen? Я могу в лотерею выиграть. Ich kann doch in einer Lotterie gewinnen. И христиане могут тоже так думать. Und die Christen können auch so denken. Да. Господь есть. Der Herr gibt. Я помолюсь. Der Herr ist da. Ich werde beten. И мой шеф повысит мне зарплату. Und mein Chef wird mir mein Gehalt erhöhen. Вот просто так. Einfach so. Вот ангел ему во сне явится, и он. Der Engel im Traum kommt zu ihm. И он придет утром в бюро. Und er kommt in der Früh ins Büro. И скажет: Müller, иди ко мне. Und sagt dann: Müller, komm zu mir. Ангел сказал мне. Der Engel hat zu mir gesagt. Повысить тебе зарплату. Um dir das Gehalt zu erhöhen. На 5000 теперь. Jetzt hast du 5000 Euro. И ты скажешь: Господь есть. Und dann sagst du: Der Herr ist da. Но это не так. Aber das ist nicht so. А что, как насчет того, чтобы повысить свою квалификацию? Und wie ist damit, dass du deine Qualifikation erhöhst? Как насчет того, чтобы сделать себя таким востребованным на фирме, чтобы шеф просто тебя, он сам тебя пригласил, сказал, я тебе даю зарплату выше? Und wie sieht das damit aus, dass du deine Leistung erhöhst, dass du mehr lernst, damit der Chef dich selbst ins Büro ruft und dir selbst dein Gehalt erhöhen möchte? Когда ты становишься таким востребованным, wenn du so, brauchbar wirst oder so ein Mensch wirst, den man braucht, что ты можешь прийти к шефу и сказать: «Шеф, dass du zum Chef kommen kannst und zu ihm sagst, хочу зарплату в 6000. Ich will ein Gehalt von 6000 Euro. Иначе я ухожу к конкуренции, извини. Ansonsten gehe zur Konkurrenz, tut mir leid. И он скажет, und er wird sagen, даю 7000, только останься. Ich gebe dir 7000, bleib nur. Как насчет этого? Wie sieht's damit aus? Потому что это правильный путь. Denn das ist der richtige Weg. Это правило. Das ist eine Regel. Но мы верующие, нам чудеса подавай. Aber wir sind Gläubige, wir wollen Wunder auf dem Tablett haben. Человек хочет чемодан с миллионом. Ein Mensch möchte einen Koffer voller Geld haben mit einer Million. Чтобы он прилетел откуда-то. Damit er von irgendwo fliegt. Или чтобы вороны, по крайней мере, вороны прилетели и кормили. Oder dass zumindest Vögel zu ihm kommen und ihn mal füttern. Но читаем же в Библии про Илью. Wir lesen doch das in der Bibel. Вороны кормили Илью. Dass der Elia von den Vögeln gefüttert wurde. Друзья, у Бога нет проблемы кормить нас воронами. Meine Freunde, Gott hat kein Problem damit, uns durch die Vögel ernähren zu lassen. Я это переживал в своей жизни. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Не с воронами, но кто-то нам приносил. Nicht mit den Raben, aber jemand hat uns das gebracht. И каждый месяц у нас было все, что нам нужно. Und jeden Monat haben wir alles gehabt, was wir notwendig hatten. Нам нужно было 3000 в месяц. Wir haben 3000 D-Mark gebraucht im Monat. Я не работал. Ich habe nicht gearbeitet. Meine Frau hat nicht gearbeitet. Denn ich habe in der Bibelschule studiert. Gott hat zu mir gesagt, arbeite nicht. Ich bin gegangen zur Arbeit. Er sagte, nein, du sollst nicht arbeiten. Jetzt ist deine Zeit zum Studieren. Du sollst die Bibel studieren. Dann sage ich, okay, Herr, dann musst du dich um mich sorgen. Und er sagte, ja, okay. Und jeden Monat haben wir 3000 Euro bekommen. Ich weiß nicht, woher. Wir haben das Geld in unserem Postkasten gefunden. Und das viele Male. Da waren Kuverts mit verschiedenen Summen. Ohne eine Adresse. Ко мне пришла большая сумма из Африки. Eine große Summe kam aus Afrika zu mir. Один миссионер решил оплатить библейскую школу для одного студента. Ein Missionar hat beschlossen, für einen Bibelschüler sein Studium zu bezahlen. Из Африки. Aus Afrika. И директор позвал меня и сказал. Und der Direktor hat mich gerufen zu sich. Это für тебя будет. Und er sagt, das ist für dich. Мы оплачиваем тебе 2 года. Wir bezahlen dir 2 Jahre. Слава Богу. Gott sei Dank. Знаешь, вороны, они летают. Weißt du, die Raben, die fliegen. И Бог вкладывает свои кусочки мяса этим воронам, так сказать. Und Gott legt in ihren Maul praktisch Stückchen vom Fleisch rein. Но это не правило. Aber das ist keine Regel. Amen. Это исключение из правил. Das ist eine Ausnahme der Regel. И когда народ Божий, написано, зашел в Палестину, в эту обетованную землю, und als Volk Gottes in die Palästina, also in dieses verheißene Land reingekommen ist, Manna перестала падать. Die Manna hörte auf zu fallen vom Himmel. Manna перестала падать. Sie hörte auf vom Himmel zu fallen. Бог сказал, Gott sagte, теперь магазин закрылся. Jetzt ist das Geschäft zu. Халява закончилась. Jetzt ist das umsonst Essen vorbei. Когда люди утром вышли, почесывая животы, als die Leute in der Früh rausgekommen sind und haben sich am ihrem Bauch gekrault, по привычке с кастрюлями, nach der Gewohnheit mit ihren Töpfen, Манны нету. Die Manna ist nicht da. Иисус Навин, где Манна? Йосуа Нун, wo ist jetzt unsere Manna? Иисус Навин говорит, халява закончилась. Aber der Йосуа Нун sagte, jetzt ist vorbei mit umsonst. Вон поля, идите сейте. Da sind die Felder, ihr sollt gehen und sie bepflanzen. Мотыгу берите и вперед. Ihr sollt mal eure Werkzeuge nehmen und das bebauen praktisch. Хочешь кушать, сей. Willst du essen, sollst du sehen. Не хочешь, сей, умирай с голоду. Willst du nicht sehen, dann musst du sterben. И все просто, и в этом закон Божий. Und das ist alles einfach und darin besteht das Gesetz Gottes. То, что ты сеешь сюда, das, was du hierher siehst, ты будешь пожинать. Wirst du auch ernten. То, что ты сеешь в свою жену, das, was du in deine Ehefrau siehst. А все мы, друзья, мужчины здесь. Все und мы, wir sind alle Männer hier. Все мы сеятели. Wir sind alle Seemänner. Мы сеятели. Wir sind alle Seemänner. И все жены, это все поля. Und alle Ehefrauen sind alle Felder. Между прочим, это тоже тайна. Übrigens, das ist auch ein Geheimnis. Да, в физическом плане ты знаешь, что ты сеятель. Also im physischen Bereich weißt du, dass du ein Seemann bist. Но также и в духовном смысле. Aber auch im geistlichen Sinne bist du ein Seemann. Мы сеятели. Wir sind Seemänner. И мы будем пожинать многократно то, что мы посеяли. Und wir werden vielfältig das ernten, was wir vorher gesät haben. Своих жен. In unsere Ehefrauen. Многократно. vielfältig. Придется жрать то, что ты посеял. Du wirst dann gezwungen, das zu fressen, was du gesät hast или vorher. Хорошее, или плохое. Entweder das Gute oder das Schlechte. Поэтому давай в следующий раз думать, о чем мы говорим. Deswegen lass uns nächstes Mal nachdenken, was wir reden. А может, лучше помолчать? Und vielleicht ist es besser, sogar zu schweigen, чтобы не посеять. Um nicht zu sehen. Также и в физическом, то есть то, что ты сеешь сюда, ты будешь. Genauso im physischen, das, was du hierher siehst. Исследуй. Das kommt raus. Исследуй. Erforsche, studiere. Бог говорит: слава царей. Er sagt, Gott sagt, ja, das Ansehen, die Ehre des Königs. Это слава царя. Das ist die Ehre des Königs. Исследовать дело. Das ist seine Sache zu erforschen. Ну что, eine наверное, Sache. Уже надо молиться, да? Lass uns mal beten vielleicht. Beginnen. Наверное, мы помолимся, да? Ich glaube, wir sollten beten. Давай закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Спасибо, дорогой отец. Danke, lieber Vater. За простоту твоих законов. Für die Einfachheit deiner Gesetze. За эту любовь твою, которую ты открыл нам в этих законах. Für diese Liebe, was du durch deine Gesetze uns offenbart hast. И это чудо. Und das ist ein Wunder. Что все работает по этим правилам. Dass all das nach den Regeln funktioniert. Весь мир создан тобою по правилам. Die ganze Welt ist durch dich nach Regeln geschaffen worden. И наша слава вникать в эти правила. Und unsere Ehre ist in diese Dinge uns hineinzudenken, nachzuforschen. Вникать и исследовать эти законы твои. Ja, zu studieren deine Gesetze und sich hineinzudenken da rein. И принимать мысли от тебя. Und deine Gedanken in uns anzunehmen. Давайте мы встанем, aufzunehmen. Пожалуйста. Lass uns bitte aufstehen. Если ты хочешь, можешь поднять руки свои к Господу. Wenn du möchtest, kannst du deine Hände zu Jesus strecken. Отец Небесный, Himmlischer Vater, ты любишь, когда твои дети, du liebst das, wenn deine Kinder, когда они стоят перед тобою, wenn sie vor dir stehen, поднимают руки, wenn sie die Hände zu dir strecken, радуются от тебя, wenn sie sich freuen über dich, и ты радуешься о нас, Господь. Und du freust dich über uns, Herr. Спасибо тебе, Danke dir, папочка, unser lieber Papa, что ты сделал нас царями, dass du uns zu Königinnen gemacht hast, и дал нам эту страсть исследовать, und hast uns diese Leidenschaft gegeben, um zu erforschen, и изучает правила жизни, und zu erlernen die Regeln des Lebens, исследовать дело, zu erforschen die Sache, вникать в счастье, hineinzudenken in das Glück, вникать в смысл жизни. In den Sinn des Lebens hineinzudenken. Вникать в успех. In den Erfolg hineinzudenken. Да, вникать в семейное благословение. Und in das Ehesegen sich zu versetzen, hineinzudenken. Спасибо, что ты даешь своему народу эту честь. Danke dir, dass du deinem Volk diese Ehre gibst. И даешь успех в этом исследовании. Du gibst Erfolg durch dieses Studieren und Erforschen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ты, Господь, учащий нас. Du bist der Herr, der uns lehrt. И будут все научены Богом, говорится. Und alle werden gelehrt durch den Herrn. Halleluja. Halleluja. Благодарим тебя, Господь. Wir danken dir, Herr. Спасибочки тебе, Папа. Danke dir, Papa. Ребобосиада. Halleluja. О, драгоценный Дух Святой. Драгоценный Дух Святой. Спасибо. Heiliger Geist, danke dir. Господь показывает одиноких людей. Der Herr zeigt einsame Menschen. Да. И это жизнь, которая прошла у тебя до сих пор. Das ist das Leben, was du bis heute geführt hast. Потому что ты не исследовала дело. Weil du die Sache nicht erforscht hast. Deswegen bist du heute gequält. Вот это мучение, оно должно прекратиться, Бог говорит. Und diese Qualen sollen aufhören, sagt Gott. Есть мысли духовные. Es gibt geistliche Gedanken. Мысли Божьи, они приносят мир. Gottes Gedanken, die bringen Frieden. А да, и приходит также семейное благословение. Und dann kommt auch Familienglück. Да, когда ты уже не на себя надеешься. Wo du nicht mehr dich auf dich selbst verlässt. Не на свою красоту, обаятельность. Nicht auf deine Reize und auf deine Schönheit. Да, когда ты не делаешь, как это делает мир. wenn du das nicht so machst, wie das die Welt macht, притягивая к себе, indem sie jemand anziehen, когда ты поступаешь по вере, sondern wenn du nach dem Glauben handelst, и тогда ты получаешь эти отношения, und dann bekommst du diese Beziehungen, которые будут тебе в счастье, die dir zum Glück werden, в радость. Und zur Freude werden. Говорит, und der Herr sagt, ich möchte beginnen, mit deinen Gedanken zu arbeiten. Да, er soll mehr von mir werden in deinen Gedanken. Mehr von mir in deinem Verstand. Und das wird sich zeigen sogar auf deinen Beziehungen. Im Namen Jesu. Больше мыслей от Бога. Mehr Gedanken von Gott. И будет также больше денег у тебя. Und du wirst auch mehr Geld haben. Слышишь? Hörst du? Да, больше мыслей от Бога. Mehr Gedanken von Gott. И успех в бизнесе. Und dein Erfolg in deinem Business. Всегда. Immer. Всегда. Immer. Halleluja. Halleluja. Боже, Бог есть Бог благословения. Denn Gott ist Gott des Segens. Воздай ему большую славу. Gib meine große Ehre. Amen.